Bayern 2 Radio präsentiert. IQ, Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. We will go to Mars to extend civilization there. I believe those things will happen. And we're going to need a lot of new astronauts, so everybody keep us in mind. In diesem Jahrhundert fliegen wir zum Mars, um die Zivilisation auf der Erde zu erhalten. Ich denke, wir schaffen das. Dazu brauchen wir eine Menge junger Astronauten. Behalten Sie das im Gedächtnis. Das ist der Traum von Astronaut John Young, dem Mann, der bisher am häufigsten ins All geflogen ist. Young ist es auch gewesen, der mit dem Lunar Rover während der Mission Apollo 16 1972 auf dem Mond herumgekurvt ist. Keine Frage, der Mann hat eine Vision. Nach dem Mond zum Mars. Es gibt viele Menschen, auch weniger Prominente, die ähnlich denken. So entspinnt sich auf dem Tag der offenen Tür des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln das folgende Gespräch. Die sollten auf jeden Fall mindestens 12 Personen direkt mit 2 Schiffen und 2 Leute oder so im Orbit, die im Mars-Orbit verbleiben, dahin schicken und direkt mit dem Ziel der Kolonisierung die erste Expedition starten. Die haben ja jetzt schon Möglichkeiten, über Satellit die Geologie da dermaßen abzuchecken und die Umweltbedingungen. Dann kann man vielleicht sich so einen Tollus suchen, irgendwie so einen ausgehöhlten Berg oder. Also wie die Höhlenmenschen. Wieder ganz von vorne anfangen, nur halt auf einem neuen Planet. Und das wäre dann praktisch für die erste Generation, genauso wie Amerika besiedelt worden ist. So ungefähr stellen Sie sich das dann auf dem Mars auch vor. Ich stelle es mir wesentlich anstrengender vor, weil, ja. Das ist nicht wie auf einer Raumstation. In dem Sinne, sodass wenn man arbeiten will, dann muss man viel mehr Zeit in diesen Anzügen verbringen. Aber für Sie unverzichtbar. Also ist einfach, ob das nun in 100 Jahren oder in 500 Jahren ist, aber das kommt. Ich denke, das ist unverzichtbar. Von allen Planeten des Sonnensystems fasziniert der Mars seit je die Menschen am meisten. Groß und rot leuchtend steht er am Himmel und der Erde am nächsten. Vor 130 Jahren, also 1877, entdeckte der italienische Astronom Giovanni Schiaparelli auf der Marsoberfläche Gräben, die er Canali nannte, Kanäle. Damit trat er eine Lawine von Spekulationen los, die erst in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts zum Stehen gekommen ist. Wer lebt da auf dem Mars? Und wer hat diese Kanäle gezogen? In ungezählten Science-Fiction-Romanen wurden Mars-Zivilisationen lebendig. Gelegentlich kamen sie auch zur Erde, meist aber mit unlauteren Absichten. 1971 funkte die Sonde Mariner 9 die ersten Fotos vom Mars zur Erde. Spätestens jetzt erwiesen sich die Kanäle als optische Täuschung. Seither dient der Mars in Büchern als Pionierstation der Menschheit auf dem Weg in die Tiefe des Alls. Auf der anderen Seite ist auch die wissenschaftliche Neugierde für keinen anderen Planeten so groß wie für den Mars. Allein 3 Dutzend Sonden haben Russen und Amerikaner, zuletzt auch die Europäer, inzwischen dorthin geschickt. Am 4. Juli 1997, also vor genau 10 Jahren, landete ein automatisches Mini-Automobil auf dem roten Planeten, um Informationen über Oberfläche, Atmosphäre und Untergrund aufzunehmen. Kein Planet ist inzwischen so gut erforscht. Wozu der ganze Aufwand? Was interessiert am Mars? Ich denke, dass die spannendste Frage, die wir an den Mars zu stellen haben, aus heutiger Sicht nach wie vor die Frage nach Leben und Lebensspuren ist. Das sagt Professor Tillmann Spohn, Direktor des Instituts für Planetologie am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof. Spohn möchte zwar selbst direkt vor Ort nicht forschen, dafür hat er aber eine Menge Ideen, die er Wissenschaftler für den Mars mitgeben würde. Sie könnten zum Beispiel die lokalen Magnetfelder unter die Lupe nehmen, die eine amerikanische Sonde entdeckt hat. Es handelt sich um Reste des Magnetfeldes, das früher den ganzen Planeten umspannt hat. Als der flüssige Eisenkern des Mars fest wurde, verschwand auch das Magnetfeld. Dieses frühe Magnetfeld, was also heute nun schon längst ausgestorben ist oder abgestorben ist, dieses frühe Magnetfeld hat damals heißes magmatisches Gestein magnetisiert. Und diese Magneten, wenn man so will, liegen also auf dem Mars noch, also großen Magnetstrukturen, und bilden sozusagen kleine Mini-Magnetosphären. Das könnte interessant sein im Hinblick auf Leben, dass es dort geschützte Regionen gibt, wo tatsächlich dann sehr primitives Leben möglich wäre. Diese kleinen Magnetosphären halten nämlich die kosmische Strahlung aus dem Weltraum ab, die sonst auf dem Mars jedes aufkeimende Leben zerstören würde. Außerdem suchen Forscher auf dem roten Planeten nach Wasser, denn dort vermuten sie schon lange Spuren von Leben oder früherem Leben. Sicher finden sie es unter den Polkappen, vermutlich aber auch am Mars-Äquator. Es gibt also Aufnahmen, die den Schluss zulassen, dass auch in Äquatornähe da ein See vorhanden ist, der also zugefroren ist. Wie tief das Eis da jetzt wirklich ist, ist noch nicht für alle Gebiete des Mars nur wirklich gut geklärt. Das werden die Radaraufnahmen von Mars Express, werden uns da Hinweise liefern. Das werden auch andere, mehr dedizierte Missionen uns zeigen müssen. Das werden auch Landemissionen uns zeigen müssen, die dann tatsächlich Bodenradar machen und dann halt auch versuchen, die Tiefe dieses Eislevels dann detailliert also aufzunehmen. Mars Express ist eine europäische Sonde, die seit 3,5 Jahren den Planeten umkreist. Auf ihr sitzt eine von deutschen Wissenschaftlern gebaute Stereokamera namens HRSC, High Resolution Stereo Kamera, die die bisher schärfsten Bilder von der Marsoberfläche aufnimmt. Zu sehen sind jetzt zum Teil Geländestrukturen, die so eigentlich nur durch den Einfluss von Wasser zustande gekommen sein könnten. Nur da, glauben die Marsforscher, kann es auch Leben geben oder gegeben haben. Mehr als exotische Mikroorganismen konnten und können sich auf dem Mars nicht halten. Viele Forscher sind der Meinung, es gibt nur eine Möglichkeit, die Frage nach dem Leben auf dem roten Planeten eindeutig zu beantworten. Man muss hinfliegen. Der Flug zum Mars. Wir können nur dann losfliegen, wenn Erde und Mars in einer bestimmten Stellung zusammenstehen. Und die tritt alle 2 Jahre nur auf. Und das führt eben dazu, dass wir auch nicht beliebig wieder zurückfliegen können. Wenn wir einmal auf dem Mars sind, müssen wir da eine bestimmte Zeit warten, bis sich auch wieder das Startfenster öffnet, also die Konstellation zwischen Mars und Erde, um dann vom Mars wieder zurückfliegen zu können. Ulrich Walter ist Professor für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München. 1993 war er deutscher Astronaut auf der sogenannten D2-Mission. Selbst unter günstigsten Konstellationen dauern Hin- und Rückflug jeweils mindestens 200 Tage. Die Astronauten bleiben dann 1,5 Jahre auf dem Planeten, bis sich Mars und Erde für den Rückflug wieder nahe genug sind. Da kommen im Ganzen gut 2,5 Jahre für die erste Mars-Expedition zusammen. Christoph Kolumbus zog vor 500 Jahren mit 4 Schiffen los und entdeckte unabsichtlich Amerika. Nachher war die Welt nicht mehr wie zuvor. Vielleicht werden in 30 Jahren die ersten Astronauten zum Mars fliegen. Das wird die größte Expedition der Menschheit werden. 500 bis 800 Milliarden Euro soll sie kosten, mindestens. Zu schaffen ist das nur in internationaler Zusammenarbeit. Zumindest die USA, Russland, Europa und Japan müssen das gigantische, alle Maßstäbe sprengende Projekt gemeinsam bewältigen. Ob indes die Welt nach dieser interplanetaren Entdeckungsfahrt anders aussieht, steht noch in den Sternen. Technisch sehen die Fachleute für das Unternehmen Mars keine grundsätzlichen Hindernisse. Nun muss alles viel größer und mächtiger werden, vor allem Raketen und Raumschiffe. 4-mal werden dann je 100 Tonnen Fracht in den erdnahen Orbit geschossen, stellt sich die NASA heute vor. Dort spannen Astronauten im Außenbordeinsatz die Fracht zusammen. Dann dockt sich das Raumschiff für die Crew an. Anschließend macht sich dieses gigantische Raumgefährt mit über 100 Metern Länge auf die Reise zum Mars. Aus wissenschaftlicher Sicht steht das Unternehmen Mars freilich noch vor einigen gravierenden Problemen. Problem Nummer 1: Die kosmische Strahlung. Die kosmische Strahlung ist meiner Meinung nach das große Problem. Es gibt kein anderes Problem, was annähernd so groß ist. 2x7 Monate sind die Astronauten unterwegs und in dieser Zeit der kosmischen Strahlung ausgesetzt. Das sind harte radioaktive Strahlen, die Krebs auslösen können. Der deutsche Astronaut Thomas Reiter hat sich 2006 ein halbes Jahr auf der internationalen Raumstation ISS aufgehalten und dort ungefähr ein Viertel der radioaktiven Strahlung aufgenommen, der sein Körper lebenslang höchstens ausgesetzt werden darf, wenn er kein gravierendes Krebsrisiko eingehen will. Auf dem Flug zum Mars wird ein Astronaut wesentlich länger und viel intensiver bestrahlt. Mit schützendem Blei kann man ein Raumschiff aus Gewichtsgründen nicht ummanteln. So denkt man an Textilien, die direkt auf dem Leib getragen Strahlen abhalten. Reiter hat auf der Raumstation verschiedene Stoffe daraufhin getestet. Das sind bestimmte Kunststoffe, also relativ leichte Materialien, aber woraus die genau bestehen, das ist natürlich dann das Betriebsgeheimnis. Wir hatten dort ein Instrument angebracht, das eben verschiedene dieser Materialien dann direkt vor den Sensoren angeordnet hatte. Und damit kann man also wunderbar vergleichen, wie ist die Abschirmung der verschiedenen Materialien bei einer gegebenen Strahlung, die dann von einem separaten Sensor aufgenommen wird. Daneben gibt es einige andere Möglichkeiten, kosmische Strahlung im Raumschiff zu reduzieren. Letztlich ändert dies aber nichts an der Tatsache, dass Astronauten beim Flug eine hohe Strahlendosis in Kauf nehmen müssen. Ulrich Walter glaubt daher, dass das Problem nur anders gelöst werden kann. Ich glaube allerdings auch, dass man bei den ersten Missionen tatsächlich erstmal ältere Leute fliegen wird, aus zwei Gründen. Die Auswirkungen der Strahlen auf Krebs dauert typischerweise 20, 30 Jahre. Das heißt also, wenn ein 60-Jähriger fliegt, dann macht das tatsächlich nicht mehr den das aus, als wenn ich einen Jungen fliegen lasse, der 30, 40 ist. Das macht so die medizinische Rechnung sogar sehr viel weniger aus. Der 60-Jährige würde den Krebs, der nach 20, 30 Jahren auftritt, womöglich nicht mehr erleben. Der 30- bis 40-Jährige allerdings sehr wohl. Problem Nummer zwei, die Flugzeit. Den Amerikanern ist auch klar, dass das eine gemischte Crew sein wird. Allein deswegen, weil die Amerikaner auf ihren Missionen extrem gute Erfahrungen damit gemacht haben, wenn wenigstens eine Frau dabei ist. Also das ist ein sehr wichtiger Faktor, damit sozusagen die Situation über lange Zeit nicht eskaliert unter der Crew. Und das werden sie sicherlich auch bei Marsflügen machen. Ja, ansonsten, das ist ein psychologisches Problem. Bei 6 Monaten ist eigentlich die Grenze, da oben sind, dann kann es schon mal zum psychischen Koller kommen. Thomas Reiter war nach 6 Monaten froh, wieder auf der Erde zu sein. Dabei hatte er den heimatlichen blauen Planeten immer riesig vor dem Bullauge der Raumstation. Wenn man sich jetzt vorstellt, man macht sich mal auf den Weg zu unserem Nachbarplaneten Mars, so eine Mission würde ungefähr 2,5 Jahre dauern, dann ist das eine ganz andere Situation, weil man halt die Erde so ein bisschen aus dem Blickfeld verliert und dann für lange Zeit nur der Schwärze des Weltraums ausgesetzt ist, den Zielpunkt eigentlich als kleinen Stern so am Firmament sieht unter anderen Sternen. Das hat natürlich dann schon seine Besonderheiten. Besonderheiten, die heute mangels Erfahrung kein Psychologe ermessen kann. Vielleicht wird die kleine Mannschaft hinter sich einen kleinen leuchtenden Punkt, genannt Erde, und vor sich einen kleinen leuchtenden Punkt, genannt Mars, Gefühle von einer bisher nie gekannten Verlorenheit im All beschleichen. Problem Nummer 3, die Schwerelosigkeit. Nach 6 Monaten Schwerelosigkeit auf der Raumstation musste Thomas Reiter aus der Raumfähre getragen werden. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht mehr aufrecht halten. Außerdem hatten sich seine Knochen so weit abgebaut, dass er sich womöglich bei den ersten Schritten schon etwas hätte brechen können. Erst nach einem Monat Training war er wieder fit für das Leben auf der Erde. Nach 7 Monaten Reise finden die Astronauten auf dem roten Planeten allerdings kein Fitnessstudio für das Aufbautraining vor. Der Mars erleichtert den Sternenreisenden die Sache allerdings, weil seine Schwerkraft nur ein Drittel so groß ist wie die der Erde. Ein 80-Kilo-Astronaut wiegt hier nur 26 Kilo und braucht entsprechend weniger Kraft, sich fortzubewegen. Problem Nummer 4. Die Landung. Am besten ist ein ebener, harter Sandplatz ohne Geröll. Außerdem werden sich die Astronauten geografisch oder genauer ausgedrückt marziografisch eine Klimazone suchen, die für sie einigermaßen erträglich ist. Dort wird es sicherlich so sein, dass man eher in Äquatornähe runterkommen möchte, weil man dort moderatere Temperaturen hat. Dort kann es also immerhin angenehme 20 Grad sein, obwohl die Tanks Temperaturunterschiede und Jahreszeitenunterschiede wesentlich höher sind auf dem Mars als auf der Erde. Aber es ist also an der Äquator, es ist halt eben wesentlich angenehmer als an den Polen selbst. Allenfalls relativ angenehmer, denn immer noch fällt das Thermometer zwischen Tag und Nacht um 50 Grad. Noch viel krasser sind die Temperaturunterschiede in den verschiedenen Jahreszeiten. Und die wechseln schneller als auf der Erde, weil der Mars bei seiner Bahn um die Sonne viel mehr trudelt als die Erde. Wo auch immer das bemannte Mars-Landegerät niedergeht, sehr viel Bewegungsspielraum werden die Astronauten erst einmal nicht haben. Selbst wenn sie einen Rover mitbringen, können sie damit allenfalls ein paar Kilometer im Umkreis fahren. Deswegen sollte der Landeplatz wissenschaftlich möglichst ergiebig sein. Das Leben auf dem Mars. Die Marsoberfläche ist ungeschützt, nicht? Ist also dem Bombardement der geladenen Teilchen, das ist ja im Prinzip die Strahlung, die von der Sonne ausgeht, ohne den Schutz eines Magnetfelds ausgeliefert. Und die Astronauten, die dann auf der Marsoberfläche eben sind, ebenso. Auch in seinem Raumanzug ist der Astronaut nicht geschützt, denn den trägt er nicht als Rüstzeug gegen kosmische Strahlung, sondern als Druckausgleich und zur Sauerstoffversorgung. Im Ganzen addiert sich also die kosmische Strahlung des Flugs mit der des Aufenthalts. Ganz grob gesprochen, ein Astronaut, der nach 2 Jahren wieder zurückkommt vom Mars, hat eine um etwa 2 bis 3 Jahre geringere Lebenserwartung. Das muss man mal offen sagen, wenn er so ungeschützt dahin fliegt. Und zwar aufgrund des erhöhten Krebsrisikos. Außerdem müssen die Astronauten damit rechnen, von einem Mini-Asteroiden zur Strecke gebracht zu werden. Die Atmosphäre des Mars ist bis 100-mal dünner als die der Erde. Entsprechend ungehindert kommen Asteroiden bis zur Marsoberfläche durch, ohne zuvor verglüht zu sein. Je größer, desto seltener, je kleiner, desto häufiger sind heute auch noch diese Trümmer im Weltraum. Das heißt also, der Mars ist auch diesen kleineren Trümmern oder diesen Trümmern überhaupt stärker ausgesetzt als die Erde, aber nicht unbedingt wegen seiner Position im Sonnensystem, sondern wegen dem Fehlen der dicken Atmosphäre. In seinem Institut für Raumfahrttechnik entwickelt Walter mit seinen Studenten eine aufblasbare Hülle, die dem ganzen Beschuss aus dem Weltraum standhalten soll. Und zwar einfach dadurch, dass die Hülle, eine Art riesiges Plastikzelt, oben mit Marssand bedeckt wird. Im Inneren bewegen sich die Astronauten dann ohne Raumanzug und Atemgerät. Noch ist allerdings nicht geklärt, wo die dazu benötigten Mengen Sauerstoff herkommen sollen. Möglicherweise aus der dünnen Marsatmosphäre, in der Sauerstoff allerdings nur zu 0,13% enthalten ist. Der Mars kommt dem Überlebenswillen der Astronauten nur in einem wirklich entgegen. Er bietet ihnen gefrorenes Wasser, das nach dem Auftauen und der Filterung benutzt werden kann. Ansonsten müssen sie dem Planeten alles abtrotzen, was sie zum Existieren benötigen. Luft zum Atmen, Rohstoffe, Nahrung, Klima, Energie. Dazu sollten die Marsbesucher eine eigene Energiequelle mitbringen. Solarzellen reichen nicht aus. Im Gespräch ist eine Wärmequelle namens Isotopengenerator. Nuklearisotopenreaktoren, die funktionieren so, man hat also ein radioaktives Element, Plutonium typischerweise, das zerfällt, das erzeugt Hitze und aus der Hitze erzeugt man Strom. Das sind sehr robuste Dinger, die sind so robust, die können sie aus dem Weltraum auf die Erde werfen und die gehen nicht kaputt. Und das heißt was, also sie sind extrem robust und sehr verlässlich und das ist eine gute Quelle. Und schon erprobt, denn manche unbemannte Sonde fliegt bereits bis ans Ende des Planetensystems mit solchen Generatoren, um all ihre Geräte in Betrieb zu halten. Bei den ganzen technischen Problemen gerät leicht außer Acht, wie es einem Häuflein Menschen ergeht auf einem lebensfeindlichen Planeten, 50 Millionen bis 400 Millionen Kilometer von der heimischen Erde entfernt. Es ist kaum zu ermessen, wie schwer es ihnen fallen mag, mindestens 2,5 Jahre miteinander auszukommen, ohne zwischendrin Umgang mit anderen Menschen zu haben. Diese Erfahrung, einander unweigerlich ausgesetzt zu sein, dürfte schon auf der Raumstation manchem Astronauten den Alltag nicht leicht gemacht haben. Und was wirklich Schlimmes passiert, und da gibt es schlimme Sachen, Blinddarm, weiß der Teufel, irgendwas, dann weiß ich immer noch, in einer halben Stunde bin ich unten. Naja, vielleicht eine halbe Stunde, sagen wir eine Stunde. Aber wenn Sie beim Mars sind und Sie wissen, ich komme innerhalb eines Jahres nicht zurück, das ist eine ganz andere psychologische Situation. Sie kommen nicht so und Sie wissen das. Und das ist, glaube ich, etwas, das wird nicht so ganz einfach sein. Das heißt, man wird mehr Rücksicht darauf nehmen müssen, dass diese Menschen auf sich allein gestellt sind, aber dann auch erwarten, dass die Leute von der Erde, die die Missionskontrolle haben, darauf eingehen. Auf der ersten amerikanischen Raumstation, der Skylab-Mission in den 70er Jahren, rebellierten die Astronauten, weil Houston ihnen bis ins Detail alles vorschrieb. Der Besatzung wurde das zunehmend lästig. Sie war so weit von der Erde entfernt und wollte über sich selbst mehr bestimmen. Die Auseinandersetzung schaukelte sich bis zu einer Art Meuterei hoch. Damals war es das erste Mal, dass da Leute länger als ein halbes Jahr da oben waren. Und dann gibt es eben dieses psychologische Moment, dass Menschen sagen, hört mal, was wollt ihr eigentlich von uns? Wir wissen selber, was wir zu tun haben. Wir sind hier oben autonom. Und je weiter sie weg sind von der Erde, umso mehr kommt dieses Gefühl, dass wir wissen selber, was wir zu tun haben. Der Mars als zweite Erde. In den großen Weltraumagenturen sitzen Leute, die darüber nachdenken, wie der Mars langfristig besiedelt, das heißt zu einer zweiten Erde, umgeformt werden kann. Terraforming nennen sie das. Der Grund dieser durchaus ernsthaften Überlegungen ist, die Erde könnte durch einen Asteroideneinschlag, durch Epidemie, Kriege oder Ähnliches unbewohnbar werden. Terraforming ein Jahrtausendwerk, dem kalten, heftigen und gegensatzreichen Klima des Wüstenplaneten einen erdähnlichen Charakter zu geben. Michael Reichert gehört zu diesen angestellten Visionären. Er arbeitet in der Abteilung Weltraummanagement des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Bonn. Wir haben natürlich einen gigantischen Planeten vor uns. Man müsste gewaltige Energiemengen dem Mars zufügen, über die wir im Moment überhaupt nicht verfügen, selbst wenn man alle Kraftwerke dieses Planeten zusammenschließen würde. Es müsste deutlich mehr Energie bereitgestellt werden. Aber es ist durchaus absehbar, dass im Rahmen der Kernfusion, die vielleicht in einigen Jahrzehnten auch verfügbar ist, die dann auch erlaubt, mit relativ wenig Ressourcen unendlich viel Energie zu erzeugen, dass mit dieser Technologie man hier natürlich den Quantensprung, der erforderlich ist, um den Mars umzuformen, erreicht. Also eine Sache, die sicherlich sehr langfristig anzusehen ist. Also wir brauchen bis zum Jahr 3001 mindestens, bis also der erste Mensch wahrscheinlich frische Luft auf dem Mars schnuppern kann. Das Hauptproblem dabei ist nämlich, der Mensch müsste das Marsklima mit seiner mitgebrachten Energie für sich erwärmen. Von sich aus ist der Mars viel zu kalt. Es hört sich schon etwas unwirklich an, wenn Menschen ausrechnen, wie sie einen abweisenden, kalten, höchststürmischen Planeten in eine lebensfreundliche zweite Erde verwandeln können. Physikalisch ist gewiss vieles möglich. In einer fernen, fernen Zukunft, so stellen sich die Visionäre die Marsbesiedelung vor, überziehen riesige Treibhäuser die Marsoberfläche. Die Pflanzen darin nehmen das Kohlendioxid aus der Marsatmosphäre auf und geben Sauerstoff ab. So entstünde die Nahrungsgrundlage für die Menschen auf dem Mars. Außerdem langsam eine Atmosphäre, wie sie auch auf der Erde vor Milliarden Jahren erst mit dem Pflanzenbewuchs der Landmassen entstanden ist. Hier wird also die Entwicklungsgeschichte der Erde gewissermaßen von menschlicher Hand wiederholt, nur auf einem anderen Planeten. Aber wird die Anziehungskraft des Mars ausreichen, seine künstliche Atmosphäre dauerhaft zu halten? Gleich viel. Michael Reichert ist davon überzeugt, dass die Menschheit irgendwann nicht darum herumkommt, dieses planetare Experiment zu wagen. Wächst die Bevölkerung weiter auf der Erde, dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann der Mensch oder die Menschheit ihren Lebensraum erweitern muss. Und wenn Sie mal 1000 Jahre zurückschauen, dann werden Sie feststellen, oder auch viele tausend Jahre zurückschauen, 10.000, 5.000 Jahre in der Menschheitsgeschichte, dann werden Sie feststellen, dass es eigentlich in der Natur des Menschen liegt, ständig neue Umwelten oder Regionen zu erforschen, zu besiedeln. Und die natürliche Grenze, die wir jetzt noch haben, wir waren im Prinzip auf allen Kontinenten unseres Heimatplaneten. Der nächste logische Schritt ist dann schon der Weltraum. Und sobald wir den kostengünstigen Weg in den Weltraum realisiert haben, wird es dann auch im größeren Maße passieren. Das liegt einfach in der Natur des Menschen, denke ich mal. So denkt auch die frühere französische Astronautin Claudie Aigneré, die 1996 die russische Raumstation Mir und 2001 die internationale Raumstation besucht hatte. I don't know when it will take place, but I'm sure that it will take place. Das wird kommen. Ich weiß nicht wann, aber es kommt, weil das der natürliche Drang der Menschen ist, zu neuen Horizonten aufzubrechen. Das liegt im Wesen der Menschheit, unterwegs zu sein. Wir brauchen dazu noch ein paar Zwischenschritte, aber wir sind auf dem Weg. Da bin ich mir sicher. Columbia now setting up for final approach. Range 2 nautical miles. Columbia rolling out on runway 22 at Edwards Air Force Base in California. On the 160th orbit of the mission after traveling 4.1 million miles.